Septembernacht ein Traum erwacht, steigt aus den Lichtern ringsum, was der Tag hier verschweigt, im endlosen Raum. Im kühlen Herbstwind vergessen der Sommer, du spürst noch den Hauch, so tief in dir fort für immer, für immer. Was der Tag dir verschweigt im Brunnen der Zeit, ich fühle es und weiß nicht wohin. Und wiegen es fort.